Он не силой заставил Еву отставить Бога. Nicht mit Gewalt oder Kraft Eva gezwungen, Gott zu verlassen. Но он смог споймать разум или фокус Евы на своей мысли. Aber er konnte den Verstand oder den Fokus für sich gewinnen, den Verstand von Eva. Прежде чем мы еще сейчас к этому вернемся, позвольте еще вам одну иллюстрацию предложить. Bevor wir zu dem zurückkehren, lasst mich noch mal ein Bild euch vorstellen. Кто из вас знает, как рыбак ловит рыбу? Wer von euch weiß, wie ein Angler oder Fischer einen Fisch fängt? Вообще, когда удочку закидывает рыбак, dann, wenn der Angler на самом конце его лески есть крючок. Seine Rute auswirft, dann am Ende seiner Rute befindet sich ein Haken. И для того, чтобы споймать крючком рыбу, und damit er mit dem Haken einen Fisch fängt, для этого рыбак на крючок надевает приманку. So tut oder zieht der Angler einen Köder auf den Haken. И самая главная задача у рыбака – надо надеть приманку так, чтобы не было видно крючка, а приманка оставалась аппетитной. Und die wichtigste Aufgabe eines Anglers besteht darin, dass er den Haken so tarnen muss mit dem Köder, dass man den Haken nicht sieht, aber der Köder dennoch schmackhaft und angenehm ist. И когда по своим повседневным делам проплывает рыба, und dann, wenn der Fisch nach seinen alltäglichen Geschäften vorbeischwimmt, и вдруг она замечает, что висит добыча или наживка. Und hier sieht dann der Fisch, dass da eine Beute rumhängt oder Nahrung halt. В ее духовном фокусе или просто в фокусе ее зрения. Und in ihrem Fokus oder in ihrem Augenlicht oder praktisch Verstand. Находится не крючок. Befindet sich kein Haken. А находится наживка. Und so befindet sich diese wunderbare Speise. И у рыбы появляется желание. Und der Fisch bekommt den Wunsch. Я хочу этим обладать. Ich möchte diese Speise für mich gewinnen, oder? И когда рыба глотает наживку, она не глотает when крючок. Der Fisch den Köder schluckt, dann schluckt er nicht den Haken. Она глотает наживку. Also schluckt dann den Köder. Но попадается и становится наживкой или добычей для рыбака. Aber dann wird halt der Fisch dann zum Opfer für den вот нечто Angler. Нечто подобное произошло и с Евой. So etwas dergleichen ist auch mit Eva geschehen. Ева жила повседневные дни, что они из себя представляли, знает только Бог, но они с Адамом были счастливы. Und ich weiß nicht, wie sie gelebt haben, Eva und Adam, wie sie, aber wahrscheinlich haben sie ein glückliches Leben geführt, und das weiß nur Gott genau. Но вот однажды, aber einmal, Сатана einst, закинул наживку. Hat der Teufel einen Köder ausgeworfen. Бытие 3:1. Если у вас есть Писание, открывайте вместе со мной. Wenn ihr eine Schrift dabei habt, so öffnet gemeinsam mit mir. Вот вопрос, который задал Сатана, Бытие 3:1. Hier ist die Frage, die der Teufel gestellt hat. Erstes Buch Mose, Kapitel 3, Vers 11. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Первый стих. Also, aber die Schlange war listiger. Und hier stellt die Frage die Schlange. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Если вы посмотрите на этот вопрос, wenn ihr jetzt die Frage betrachtet, то вы можете увидеть в нем абсолютную глупость. So werdet ihr wahrscheinlich überhaupt eine Dummheit sehen in der Frage. Сатана задал vollständige Dummheit. Глупый вопрос. Der Teufel hat eine dumme Frage gestellt. Он, по сути дела, сказал, слушай, это правда, что вам нельзя дышать? Er hat so in der Tat gefragt, ist es wirklich wahr, dass ihr nicht atmen dürft? Говорит, что правда, вам нельзя есть ни от какого дерева? Ist es richtig so, dass ihr von keinem Baum hier was essen dürft? Знаете, von keiner какую Frucht? Цель преследовал враг? Wisst ihr, welches Ziel der Teufel verfolgte? Ему нужно было внимание Евы. Man musste die Aufmerksamkeit von Eva gewinnen. Ему надо было, чтобы фокус Евы. Er bräuchte es, dass Eva обратил внимание на мысль, которая есть у него для Евы. Ihren Verstand auf den Gedanken lenkt, den der Teufel für sie hat. И для того, чтобы споймать внимание Евы, und damit er die Aufmerksamkeit Evas gewinnt, он задал абсолютно глупый вопрос. Hat er vollkommen eine dumme oder törichte Frage gestellt. И дьявол никогда не пощадится говорить глупости. Und der Teufel wird sich niemals zu schade sein, Dummheiten oder törichte Fragen zu stellen. Для того, чтобы завладеть вниманием человека. Damit er die Aufmerksamkeit des Menschen gewinnt. А когда внимание человека было споймано, aber als die Aufmerksamkeit des Menschen gefangen war, когда фокус Евы был наведен на вопрос, который задал Сатана, als Eva dann ihre Aufmerksamkeit dem Gedanken oder der Frage schenkte, die der Teufel stellte, тогда Сатана на мониторе сердца начинает рисовать свои картины. Dann fängt der Teufel an, auf dem Monitor des Herzens seine Bilder zu malen. Когда Ева услышала такой вопрос, als Eva so eine Frage hörte, Она начала защищать Бога. Sie fing an, Gott zu beschützen. И, по сути дела, это выглядит так. Подожди, сатана, ты просто не разбираешься. Und in der Tat sieht es so aus, warte mal, Teufel, du hast einfach keine Ahnung. Ты просто не все понял. Du hast einfach nicht alles verstanden. Я тебе сейчас все объясню. Ich werde dir jetzt alles erklären. Второй и третий стих этой же главы говорит так. Zweite und dritte Vers sagt so. Плоды с дерева мы можем есть. Wir dürfen Früchte von den Bäumen essen. Ну, я опускаю дальше, говорит, ich lasse dann weiter außen. Но weiter только sagt, с дерева, которое посреди рая, вот с него нам нельзя есть. Aber nur von dem Baum, der inmitten des Gartens steht, von dem dürfen wir nichts essen. Я хочу, чтобы вы сейчас заметили вот этот маленький процесс. Ich möchte, dass ihr diesen kleinen Prozess bemerkt, der ist sehr wichtig. До тех пор, пока внимание Евы было обращено на Божию мысль. Solange die Aufmerksamkeit Evas auf Gottes Gedanken gelenkt war. На мониторе ее сердца отражались Божьи картины. Auf Monitor ihres Herzens haben sich Gottes Bilder gezeigt. Которые никак не нарушали ни мир, ни покой, не лишали ее святости. Auf gar keinen Fall den Frieden oder ihre Heiligkeit zerstörten oder. Но когда дьявол захотел перехватить внимание на себя, aber als der Teufel seine auf sich die Aufmerksamkeit gewinnen wollte oder sich lenken wollte, stellte eine törichte Frage. Задал глупый вопрос. Stellte eine dumme Frage. И при этом ему абсолютно все равно, что о нем подумаете вы или я. Und es ist ihm zudem alles egal, was ihr oder wir über ihn denken werden. Главная цель – споймать твое внимание. Die wichtigste, das wichtigste Ziel ist, deine Aufmerksamkeit а zu gewinnen. А когда твое внимание споймано, aber als deine Aufmerksamkeit dann gefangen ist, тогда он искусный художник начинает на твоем мониторе рисовать. So ist er ein Künstler und fängt an, auf deinem Monitor zu malen. Вы можете вместе со мной смотреть сейчас 4 и 5 стих, где он говорит, не умрете, но знает Бог. Ihr könnt mit mir den 4. und 5. Vers betrachten. Ihr werdet nicht sterben, aber Gott weiß es genau. Он начинает рисовать картины. С вами будет великое и славное. Вы не умрете, будете как Бог, зная добро, зная зло. Fängt an, gute Bilder zu machen, sagt, ihr werdet auf keinen Fall sterben, ihr werdet gut sein, ihr werdet mächtig sein, ihr werdet wissen, was gut und schlecht ist. И теперь я задаю вам вопрос, и вернее не вопрос, а приглашаю, у кого открыты Библии, посмотрите на 6. стих. Ich deswegen stelle euch die Frage, oder zudem lade ich euch ein, am besten, dass ihr den Vers selber durchlest. Прочтите первых несколько Lest слов. Die ersten Worte durch. Что там написано? Was steht dort geschrieben? Что там написано? Was steht dort geschrieben? Что там написано? Was steht geschrieben? И в 6. стихе написано. Im 6. Vers steht geschrieben. И увидела жена. Und die Frau sah. Послушайте, и увидела. Hör zu, und die Frau sah. Что с ней произошло? Was geschah mit ihr? Она увидела. Sie hat gesehen. На мониторе ее сердца. Ihres Herzens. Через внимание, которое враг привлек к своей мысли. Durch die Aufmerksamkeit, die der Teufel für seinen Gedanken gewonnen hatte. Он нарисовал картину. Hatte ein Bild gemalt. Что сделала Ева? Was tat Eva? Она ее увидела. Sie hat das Bild gesehen. И обратите внимание, что она увидела. Und seid aufmerksam darauf, was sie gesehen hat. Der Baum sah gut oder wäre gut zum Essen. Приятно для глаз. Verlockend für die Augen. Вожделено, потому что дает знание. Und es ist gut, weil die Erkenntnis gibt. И когда увидела Ева эту картину, als Eva dieses Bild dann sah, с ней произошло то, что происходит с рыбкой. Geschah mit ihr das, was mit dem Fisch geschieht. Она видит наживку. Sie sieht diesen Köder. Что после этого она желает? Was wünscht sie danach nach dem она Köder? Она говорит, я хочу этим обладать. Sie dachte, ich möchte es für mich gewinnen. Я хочу, чтобы то, что я вижу, стало моим. Ich möchte das, was ich sehe, dass es meins wird. И когда дьявол нарисовал на мониторе ее сердца картину, als der Teufel auf dem Monitor ihres Herzens das Bild malte, Eva сказала, я вижу. Eva sagte, ich sehe. Я хочу всем этим обладать. Ich möchte all das haben. И Ева абсолютно добровольно оставила Бога и шагнула в сторону греха. Und Eva hat vollkommen freiwillig Gott verlassen und ist in die Richtung des Teufels geschritten. Это то, что происходит сейчас в этом мире. Es ist das, was in dieser Welt heutzutage geschieht. Я хотел бы предложить вам, ich möchte euch anbieten, чтобы вы могли кому-то из числа живущих на земле. Ich möchte, dass ihr jemanden von der Zahl der Menschen, die auf der Erde wohnen, попытаться доказать. Jemanden beweisen versucht, что когда человек курит сигарету, dass wenn der Mensch eine Zigarette raucht, то он не исполняет свою волю, so erfüllt er nicht seinen Willen, а волю дьявола, sondern den Willen des Teufels. Скажите, это легко доказать? Sagt mal, ist es einfach zu beweisen? Нет. Nein. Когда вы человеку скажете, ты делаешь то, что хочет дьявол, du machst den Willen des Teufels. Знаете, что он вам скажет? Wisst ihr, was er euch sagen wird? Нет, это мой выбор. Nein, das ist meine Wahl. Я сделал выбор. Ich habe die Wahl getroffen. Но правда состоит в том, aber die Wahrheit steht darin. Знаете, как этот выбор происходит? Wisst ihr, wie diese Wahl geschieht? Дьявол ловит молодого человека его внимание. Der Teufel fängt die Aufmerksamkeit eines jungen Menschen. Ловит через какой-то рекламный щит. Fängt den Menschen durch irgendeine Reklame oder ein Bild. В котором написано. Auf dem geschrieben steht. Если ты закуришь, wenn du rauchen anfängst, о, ты взлетишь под небеса, du wirst zum Himmel aufsteigen, ты ощутишь новое ощущение, du wirst ein neues Gefühl wahrnehmen. Теперь что происходит вот здесь, was в geschieht мониторе hier, сердца? Im Monitor des Herz? Он видит картину. Er sieht ein Bild. Картину от дьявола. Er sieht ein Bild vom Teufel. Он видит себя на небесах. Sieht sich im Himmel. Видит себя в новых ощущениях. Sieht sich in neuen Gefühlen oder что теперь происходит с молодым человеком? Was geschieht mit diesem jungen Menschen? Он желает. Er wünscht das. Он желает. Er wünscht es. Желает это попробовать. Er wünscht es zu probieren. И вы ему никогда не докажете. Ihr werdet es ihm niemals beweisen können. Что это то, к чему привел его дьявол? Das ist das, wozu der Teufel ihn geführt hat. Он говорит, это мой выбор. Er sagt, es ist meine Wahl. Но истина состоит в том, aber die Wahrheit besteht darin, что это механизм, dass es ein Mechanismus ist, с помощью которого враг сначала споймал твой фокус, mit dem der Teufel zuerst deine Aufmerksamkeit gewonnen hat, потом нарисовал тебе картину, dann hat er dir ein Bild gemalt, и оставил тебя в покое. Und hat, говоришь, я хочу. Und sagst, ich möchte. Писание говорит, это похоть. Die Schrift sagt, das ist Fleischeslust. Я хочу. Das ist die Lust. А это похоть. Aber es ist die Lust. А к чему приводит похоть? Und wozu führt die Fleischeslust? Похоть же зачавший. Die Lust, die gebiert oder entsteht. Она рождает грех. Oder die gebiert die Sünde. Я не знаю, вы находите сейчас этот механизм или нет, но он очень важный. Findet ihr diesen Mechanismus oder nicht, aber er ist sehr, sehr wichtig. Давайте с вами еще обратимся к одним прекрасным текстам. Lasst uns noch zu wunderbaren Texten uns wenden. Которые мы найдем в Евангелии. От Иоанна, 8 главе. Im Evangelium vom Johannes, dem 8. Kapitel. Евангелие от Иоанна, 8 глава, Johannes стих 38-44. Das 8. Kapitel, Vers 38 Я попрошу, Эльдемар, 38-44, прочти, пожалуйста, весь текст этот. Also vom Vers 38 bis 44. Ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe, und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater, spricht Jesus zu ihnen. Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so tätet ihr Abrahams Werke. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, wie ich sie von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan, ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater, Gott. Jesus sprach zu ihnen, wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich, denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm. Denn ich bin nicht von selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt? Ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Спасибо. Обратите внимание. Dankeschön. Seid aufmerksam hier. Очень богобоязненные люди. Sehr gottesfürchtige Menschen. Книжники, фарисеи. Die Schriftgelehrten, Pharisäer. А Бог им говорит. Aber Gott sagt zu ihnen. Иисус им говорит. Jesus Christus sagt zu ihnen. Вы сейчас делаете то. Ihr macht jetzt das. Что вы видели? Das, was ihr gesehen habt. У отца вашего. Bei eurem Vater. Ваши поступки, eure Taten, это продукт того, что вы видите. Es ist das Produkt dessen, was ihr seht. Но правда состоит в том, что то, что вы видите, aber die Wahrheit besteht darin, dass das, was ihr seht, вам нарисовал не Бог. Das hat euch nicht Gott gemalt. Вам нарисовал дьявол. Das hat euch der Teufel gemalt. Вы видите, здесь он говорит, вы делаете то, что видели у отца вашего. Seht ihr, was er zu ihnen sagt? Ihr seht das oder ihr macht das, was ihr bei eurem Vater gesehen habt. Иисус говорит, я говорю вам то, что видел у отца своего. Jesus Christus sagt, ich sage euch das, was ich bei meinem Vater gesehen habe. А вы делаете то, что видели у отца своего. Aber ihr macht das, was ihr bei eurem Vater gesehen habt, beim Teufel. Если бы вы спросили у книжника и фарисея, wenn ihr beim Schriftgelehrten oder den Pharisäer gefragt hättet, вот то желание сражаться с Иисусом, dieser Wunsch mit Jesus Christus zu kämpfen, откуда оно у тебя в сердце? Wem oder von woher ist dieses in deinem Herzen? Книжник и фарисей бы сказал, это моя ревность о Боге. Die Schriftgelehrten Pharisäer haben gesagt, es ist mein Eifer für Gott. Это что меня как иудея заставляет сражаться с ересью? Das ist das, was mich den Juden dazu zwingt, mit dieser falschen Lehre zu kämpfen. Но правда состоит в том, aber die Wahrheit besteht darin,